Die Menschen hier sind sehr damit beschäftigt, für ihr Auskommen zu sorgen. Sie haben Angst, auf die Straße zu gehen und zu demonstrieren. Denn wer sorgt für ihre Familie, wenn sie im Gefängnis sitzen? Ich habe damals nach der Wahl auch viele SMS bekommen, also dass ich an dieser oder jener Kundgebung teilnehmen soll. Und ich habe gesagt, ich kann nicht, wirklich. Denn wenn ich jetzt verhaftet werde und mir was zustößt, wer sorgt dann für meinen Lebensunterhalt? Vormittags in Teheran. Die Wali Asr-Straße ist eine der großen Verkehrsadern der iranischen Hauptstadt. Gesäumt von Platanen führt sie fast 20 Kilometer lang vom höher gelegenen, wohlhabenden Norden der Stadt hinunter bis in den Süden. Der Taxifahrer heißt Arash. Er ist 32 Jahre alt, trägt ein blaues T-Shirt und fährt einen weißen Peikan. Das ist so etwas wie der iranische Volkswagen, der hier schon zu Zeiten des Schah gebaut wurde. Altmodisch, aber robust. Ja, natürlich spreche ich bei Facebook über die Lage. Ich lese Artikel und mache mir ein Bild von der Meinung der anderen. Ich wünsche mir eine sichere Arbeit und Freiheit. Ich meine nicht Zügellosigkeit, sondern geistige Freiheit, religiöse Freiheit, Meinungsfreiheit. Ein Leben ohne Zwang und Gewalt. Ein ganz normales Leben eben. Mit dem Taxi durch Teheran. Auf der Suche nach dem Alltag in der Islamischen Republik Iran. 2 Jahre nach der Präsidentschaftswahl und der Grünen Revolution, die gewaltsam niedergeschlagen wurde. Ein Pressevisum erteilt das Ministerium für Kultur und islamische Führung nur, wenn die eingereichten Themen nicht allzu kritisch sind und wenn offizielle Termine beantragt werden, zum Beispiel in der Fabrik des größten iranischen Autobauers oder im Deutschen Sprachinstitut Teheran. Doch zu inoffiziellen Gesprächen kommt es ganz von selbst, und zwar unterwegs, im Taxi. Zufällige Begegnungen sind das, unverbindlich, ungefährlich, spontan und gerade deshalb so ehrlich und aussagekräftig. Im Taxi reden die Menschen viel darüber, wie es ihnen geht, was sie denken, was sie sich wünschen. Arash, der Taxifahrer, steuert seinen Peikan die Wali Asr-Straße hinunter. Es ist schwül und Gewitterwolken hängen über der Stadt. Die Teheraner mögen den Regen, weil er so selten ist. Musik Um in Teheran von A nach B zu kommen, nehmen sich hunderttausende Menschen ein Taxi. Es gibt nur 2 U-Bahn-Linien für einen Ballungsraum mit 15 Millionen Einwohnern. Deshalb bestimmen auf den Straßen und Stadtautobahnen die Taxis das Bild. Sie sind weiß, gelb, grün oder schwarz. Viele haben einen breiten Streifen in Orange und ein Schild auf dem Dach. Teheran Taxi steht darauf. Die meisten Fahrer arbeiten für Agenturen. Seit ein paar Jahren gibt es sogar Frauentaxis mit einer Fahrerin am Steuer. Unterwegs in Teheran. Die erste Station ist das Unternehmen Iran Khodro. Hier werden iranische Autos und viele der Teheraner Taxis gebaut. Iran Khodro nennt sich selbst gern auch den größten Autobauer des Mittleren Ostens und ist einer der wichtigsten Arbeitgeber in Teheran. 550.000 Fahrzeuge rollen jedes Jahr vom Band, schon bald sollen es mehr als 800.000 sein. Neben eigenen Modellen baut der Konzern in Lizenz auch ein paar ältere Modelle von Peugeot, wie den 206 und den 405. Offiziell ist Iran Khodro ein Staatsbetrieb, doch die Eigentumsverhältnisse sind unklar. Das Handelsblatt schrieb schon vor Jahren, dass sich die Revolutionsgarde, einst von Khomeini als paramilitärische Truppe gegründet, über Tarnfirmen bei Iran Khodro eingekauft hat. Überraschend ist das nicht, greift die Garde doch wie ein Krake nach vielen Betrieben im Land, zum Beispiel in der Telefonbranche. Der Besuch bei Iran Khodro beginnt im Büro von Abdullah Babai, dem Kommunikationsdirektor. Er vertritt sein Unternehmen sehr selbstbewusst. Unser neuestes Modell, den Dena, haben wir ohne Hilfe aus dem Ausland entwickelt. Das ist ein rein iranisches Produkt. Sehen Sie, das ist auch eine Folge der Sanktionen gegen unser Land. Je mehr man versucht, uns das Leben schwer zu machen, desto unabhängiger werden wir, desto mehr stehen wir auf eigenen Füßen. Man könnte auch sagen, desto isolierter steht das Unternehmen da. Jahrzehntelang hat Iran Khodro mit Daimler zusammengearbeitet, bis Konzernchef Zetsche die Kooperation im vergangenen Jahr aufkündigte. Abdullah Babai wiegelt ab. Mein Motto, mein Leitspruch ist der: Nicht wir stehen unter Sanktionen, sondern die, die uns ihre Produkte nicht mehr verkaufen dürfen. Wissen Sie, wenn wir einen Teil nicht mehr von dort bekommen, dann bekommen wir es eben anderswo. Nachprüfen lassen sich diese Aussagen kaum. Doch so selbstbewusst sich Herr Babai auch geben mag, zwischen den Zeilen ist ein wenig Wehmut herauszuhören. Er würde gern wieder Geschäfte mit Deutschland machen. Fallen Sie doch nicht auf die Sanktionen rein. Es ist doch schade, so einen Markt wie den iranischen zu verlieren. Sie sollten einen solchen Markt nicht einfach so aus der Hand geben. Sehen Sie, wenn Sie nicht hier sind, dann kommen die Chinesen. Und das ist schade für die deutsche Industrie. Das Werksgelände von Iran Khodro ist so groß wie eine Kleinstadt. Die Straßen sind von Bordsteinen in Blau und Weiß eingefasst, den Farben des Unternehmens. Viele alte Mercedes-Busse und Lastwagen sind hier unterwegs, mit dem Stern auf der Kühlerhaube und darunter dem Schriftzug Iran Khodro. Der Lärm in Presswerk 3 ist ohrenbetäubend. Hier werden aus viereckigen Blechplatten, Kotflügel, Motorhauben und Vordertüren, und zwar vor allem für das iranische Modell Samant. Verantwortlich für Presswerk 3 ist Mustafa Parisi. Also unsere Pressen, die sind aus Japan. Und die Roboter, die kommen aus Deutschland. Von KUKA aus Augsburg. Ein Anruf bei KUKA genügt. Es sind tatsächlich deutsche Roboter, die gemeinsam mit japanischen Pressen iranische Autos bauen. Aber das Unternehmen aus Bayern betont, dass KUKA schon seit Jahren keine neuen Verträge mehr abgeschlossen hat. In der Montagehalle durchläuft ein schneeweißer Peugeot seinen letzten Test. Viele der Autos hier gehen ins Ausland, denn Iran Khodro exportiert nach eigenen Angaben in mehr als 30 Länder, zum Beispiel nach Syrien. Nach der Führung durch die Fabrik ist klar, welcher Eindruck hier erweckt werden sollte. Das Land kommt gut zurecht, trotz aller Sanktionen. Stimmt das? Durchaus, sagt ein iranischer Branchenkenner. Er spricht Deutsch, will aber anonym bleiben. Die Sanktionen haben in keinem Fall dazu geführt, dass sie irgendwas nicht bekommen. Es geht nur darum, zu welchem Preis. Je stärker die Sanktionen werden, umso mehr Zwischenleute kommen auf. Die Ware wird irgendwo eingekauft, dann wird sie ganz woanders hin verschickt und von da dann weiter verschickt, umgepackt und im Endeffekt tauchen sie auch wieder hier auf. Es geht nur darum, dass es ein bisschen länger dauert und dass es ein bisschen teurer zustande kommt. Ein Auto aus der heimischen Produktion ist für umgerechnet 10.000 bis 20.000 Dollar zu haben. Das können sich viele Menschen gerade so leisten. Daneben gibt es einen kleinen Importmarkt, aber nur für den wohlhabenden Autofreund. Der Iran erhebt Einfuhrzölle von etwa 100%, um die eigene Industrie zu schützen. Ein deutscher Anbieter hat aber trotzdem eine Niederlassung in Teheran, und zwar Porsche. Im Unterschied zu Daimler hat der Konzern kein Problem mit dem Iran. Seit 2009, so ist zu hören, hat das Unternehmen rund 500 Stück verkauft. Ihre Besitzer zeigen sich gern mit den Autos in der Öffentlichkeit. Auch das ein Stück Alltag im Iran. Es gibt Straßen in Teheran, wo man einfach mit seinem Auto hinfährt, um gesehen zu werden. Zum Beispiel die Jordanstraße oder in Shahrak-e-Gharb die Saadat-Abad-Straße. Die Autos, die da fahren, die Anzahl ist konstant und die fahren dauernd um den Block. Viele Bekanntschaften werden da gemacht, ne? Ich meine, als Ersatz für fehlende Diskos oder so. Das klassische Cruisen. Ja. Sind die Iraner eine Autofahrernation? Oh ja, sehr. Also ein persönliches Fahrzeug ist eins der Ziele, die jeder Iraner eigentlich hat. Eigenes Haus, eigenes Auto und man hat alles getan, was man tun sollte, sozusagen. Was fahren Sie selbst? Porsche und meine Frau fährt einen Mercedes. Zurück in die Innenstadt von Teheran. Diesmal ist das Taxi ein schwarzer Kia Pride, iranische Produktion in Lizenz, älteres Baujahr. Der Kilometerzähler steht bei 190.000. Der Fahrer heißt Mohammed und ist 53 Jahre alt. Mohammed stammt aus Shiraz, der Geburtsstadt des Dichters Hafez, dem Goethe im westöstlichen Divan ein Denkmal gesetzt hat. Ich arbeite 18 Stunden am Tag, ernsthaft. Sogar in den Neujahrsferien arbeite ich, die ganzen zwei Wochen. Ein Liter Benzin kostet 700 Tuman, berichtet Mohammed. Das sind ungefähr 50 Cent. Taxifahrer bekommen einen Zuschuss, meint Mohammed, aber der ist nach zwei Wochen aufgebraucht und dann müssen auch die Taxifahrer den ganz normalen Preis bezahlen. Ein weiteres Problem: Die Regierung hat die Subventionen für Strom, Wasser und Brot gekürzt. Es gibt zwar eine Ausgleichszahlung, aber das Geld reicht hinten und vorne nicht. Das sind 40.000 Tuman im Monat pro Person, also 40 Dollar. Wir sind zu zweit, meine Frau und ich, aber wir zahlen allein 45.000 Tuman für den Strom. Dann kommt noch Wasser und Telefon dazu. Die Ausgleichszahlungen helfen uns gar nicht. Hat Mohammed Hoffnung, dass sich seine Lage bessert? Nein, sagt er. Es ist nicht nur die Politik, es ist vor allem das falsche Management. Unser Land hat Öl und andere Rohstoffe, das weiß jeder Iraner. So einem Land darf es nicht so schlecht gehen. Schau dir die Vereinigten Arabischen Emirate an. Die haben nur das Öl und denen geht es gut. Nein, uns darf es nicht so schlecht gehen. Auch das ist ein Stück Iran 2011. Die Resignation ist allgegenwärtig. Viele Menschen geben sich regierungsfreundlich, aber die Kritik an den Lebensumständen und dem Regime lässt nicht lange auf sich warten. Aus einem Taxifahrer bricht es geradezu hervor: Khomeini, Khamenei, Ahmadinejad, very bad, sagt er. Der Mann führt die Hand an die Lippen und macht eine Bewegung, als drehe er einen Schlüssel herum. Wir dürfen nicht reden, heißt das, sie machen uns mundtot. Die Menschen haben Angst, auch das ist überall zu spüren. Die Regierung hat es nach den Protesten von 2009 geschafft, wieder Ruhe im Land zu erzwingen. Mit Repression, mit Verhaftungen, Schauprozessen und harten Urteilen. Aber in der Anonymität des Taxis reden die Menschen, besonders in den Sammeltaxis. Dort entwickelt sich ein Streitgespräch zwischen einem konservativen Fahrer und einer jungen Frau auf der Rückbank. Unsere religiösen Wurzeln sind sehr wichtig. Negativ ist, dass wir uns der westlichen Lebensweise nähern. Ich meine, das Negative am Westen, verstehen Sie? Wenn wir über Meinungsfreiheit sprechen, dann muss man sagen, worüber man spricht. Im Privaten kann jeder sagen, was er will. Bei den anderen Themen weiß ich nicht genau, was Sie meinen. Oder meinen Sie Pressefreiheit und Parteien, also nicht das Schlechte am Westen? Also manche Freiheiten im Westen mögen ja negativ sein. Aber sie sind immer noch besser als unsere Freiheiten. Hier halten sie uns klein, sie erniedrigen uns. Im Westen kann jeder herumlaufen, wie er möchte. Hier versucht man immer, den Westen schlecht zu machen, aber so schlecht ist er auch wieder nicht. Danach schweigt die Frau und steigt kurz darauf aus. 2 Jahre sind die Massenproteste der grünen Bewegung nun her. Wir sind die Urheber des Umbruchs in der arabischen Welt, sagen die jungen Leute. Die Regierung aber deutet das Geschehen ganz anders. Nach offizieller Lesart erlebt die arabische Welt endlich die islamische Revolution, die der Iran schon 1979 hinter sich gebracht hat. Jetzt gerade aber tobt im Iran ein ganz anderer Machtkampf, und zwar innerhalb der politischen Führung. Auf der einen Seite stehen die ultrakonservativen Kleriker und Politiker, auf der anderen Seite stehen Präsident Ahmadinejad und sein Büroleiter und Weggefährte Esfandiar Rahim Mashai. Er wird von vielen Konservativen als Abtrünniger bezeichnet, der die Autorität des religiösen Führers Ayatollah Khamenei in Frage stellt und dem Präsidenten subversive Ideen einflüstert. Wohin der Machtkampf führt, wer ihn gewinnt, das können selbst eingefleischte Iran-Kenner nicht sagen. Früher, erzählen sie, war das hier eine übersichtliche Diktatur. Heute dagegen wisse kaum noch jemand, wer gerade die Verantwortung trage. Viele Parallelstrukturen hätten sich entwickelt. Das führe dazu, dass das Land unprofessionell und schwerfällig werde. Und viele Menschen verlassen den Iran. Der Brain Drain, die Abwanderung kluger Köpfe, ist ein Resultat der angespannten und unklaren Lage. Vor allem junge Leute sehen im Ausland bessere Chancen für ihr Leben. Zum Beispiel in Deutschland. Das Deutsche Sprachinstitut, kurz DSIT, ist eine Oase im Nordosten von Teheran. Ein Goethe-Institut gibt es nicht mehr, seit Rudi Carrell damals in seiner satirischen Tagesschau ein Khomeini-Double in Damenunterwäsche wühlen ließ. Das fand das Regime gar nicht lustig, das Goethe-Institut musste schließen. Seit mehr als 15 Jahren gibt es nun für die Sprachkurse das DSIT. Führer. Eine Endung, deshalb. Von Resignation ist hier nichts zu spüren. 6.000 Einschreibungen hat das DSIT im Jahr. Die Kurse sind ausgebucht und Leiterin Rita Sachse-Toussaint hat viel Sympathie für ihre Studenten. Ich treffe auf viele junge Leute, die sehr offen sind, sehr wissbegierig sind. Es sind einfach fantastische Menschen und ich bin gerne hier. Im Deutschkurs der Mittelstufe sitzen fröhliche Iranerinnen und Iraner, die ihre Zukunft in die Hand nehmen wollen. So wie die 30-jährige Elahe. Sie macht gerade einen Master in Kunst und Philosophie. Ich will in Deutschland gehen, dort zu studieren. Ich habe mit der Universität ein paar E-Mails geschickt, um zu wissen, ob ich dort gehen kann. Sie haben mir gesagt, dass es möglich ist und ja, wenn es geht, wenn Sie mir Visum geben, dann werde ich nach Deutschland. In welche Stadt möchten Sie gehen? Nordrhein-Westfalen. Ela He ist bestens informiert. Nordrhein-Westfalen hat gerade die Studiengebühren abgeschafft. Auch Armin will nach Deutschland. Der angehende Industrieingenieur ist 24 und hat schon seine Zulassung in Karlsruhe. Er würde eines Tages gern bei Daimler oder Audi arbeiten. In Teheran lebt er, anders als die meisten, nicht bei seinen Eltern, sondern in einer WG. Ich wohne in einem Drei-Personen-Zimmer. Ja. Und die anderen haben die Situation wie ich. Sie möchten auch in Europa weiter studieren. Ungefähr 25 Leute leben in einem Haus, erzählt Armin. Zu siebt oder acht in jedem Stockwerk. Studenten leben in Teheran. In jeder Etage gibt es eine Küche und dann kochen wir zusammen. Heute bin ich an der Reihe. Herkunft verpflichtet. Weil Armin aus dem Norden des Iran stammt, kocht er Fesanjan, ein Geflügelgericht aus seiner Heimat mit vielen Kräutern. Der Iran könnte für Touristen das attraktivste Land im Mittleren Osten sein, sagt er. Überall Kultur und Sehenswürdigkeiten. Im Norden gehen wir Skifahren, im Süden gehen wir schwimmen. Und das zur gleichen Jahreszeit, sagt Armin. Wie aber wird der Iran von außen wahrgenommen? Wie wird er in der Welt gesehen? Diese Frage beschäftigt viele junge Leute, auch Mohammed, der ebenfalls Deutsch lernt. Die Ausländer halten etwas Falsches von Iranern. Ich glaube, sie halten Iran für ein schlechter Land. Aber wir sind ganz normal hier. Wir haben eigentlich einige Probleme hier. Aber es ist nicht so schlecht, dass von draußen aussieht. Der Iran im Jahr 2011 ist ein gespaltenes Land. Und auch die jungen Iranerinnen und Iraner sind hin und her gerissen. Sie lieben ihre Heimat und wollen sie dennoch verlassen. Die Islamische Republik verliert ihre besten Köpfe. Iran im Frühsommer 2011. Es gibt den offiziellen Iran, den der amtlichen Statements, den der Politiker und Geschäftsleute. Und es gibt den inoffiziellen Iran, den Iran der Taxifahrer und ihrer Kunden. Sie haben Angst zu reden, weil sie nicht sagen dürfen, was sie denken, aber sie tun es trotzdem, obwohl Opposition verboten ist und bestraft wird. Ob der Funke, der auf die arabische Welt übersprang, wieder in den Iran zurückspringt? Niemand vermag das vorherzusagen, zu unübersichtlich ist die Lage im Land. Aber Arash, der Taxifahrer in seinem alten weißen Paykan und dem Schild Tehran Taxi auf dem Dach, macht einen großen Unterschied zwischen Politik und Menschen, zwischen den Profiteuren des Systems und jenen, die 18 Stunden arbeiten und es sich einfach nicht leisten können, verhaftet zu werden. Arash bittet darum, genau das in Deutschland zu erzählen. Also, Sie müssen ja nicht unbedingt nur von den Problemen hier berichten. Aber wenn, dann stellen Sie klar, dass die Schuld für die politischen Schwierigkeiten bei den Politikern liegt und nicht bei der Bevölkerung. Sagen Sie nicht, die Menschen hier seien schlecht, denn das stimmt nicht. Sagen Sie lieber, die Iraner haben keine gute Regierung, sie haben keine fähige Regierung. Aber die Menschen, die sind gut. Sagen Sie das. Die Menschen hier sind gut.